Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Nico, diese blonde, große Frau mit der rauen Stimme, die nach dem Krieg eines der ersten Supermodels wurde und dann Künstlerin. Sie war eher scheu und flüchtig, nicht richtig festzumachen. Eine Frau, der ihre Schönheit nicht viel bedeutete, die sie später fast zu stören schien. Weil Nico eben nicht die hübsche Deko bleiben wollte, sondern sich ausdrücken, dabei aber auch nicht festlegen wollte auf das Singen oder das Filmemachen oder den einen Partner. Jedenfalls ein Phänomen, Nico. Immer noch faszinierend, aber nicht hinreichend ergründet. Natürlich gibt es schon Filme über sie, Nico Icon zum Beispiel, der Mitte der 90er veröffentlicht wurde. Und gestern hatte der Spielfilm Nico 1988 seine Weltpremiere auf dem Internationalen Filmfestival in Venedig. Über den Film sprechen wir gleich nach dem Song Femme Fatale von Velvet Underground mit Nico am Mikro. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Velvet Underground. Nico und Lou Reed. Also mit Lou Reed und dieser Band begann das deutsche Model Nico zu singen und war gerade das nicht eine Femme Fatale, sondern sie war auf der Suche nach ihrem eigenen künstlerischen Ausdruck im Gesang, im Film und auch im Leben, wollte weg von der Oberfläche, von dieser oberflächlichen Schönheit, mit der ihr Ruhm den Anfang genommen hat. Nico 1988 heißt der biografische Spielfilm, der gestern auf den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Weltpremiere hatte. Hier ein Ausschnitt, in dem Nikos Verhältnis zu dieser Schönheit deutlich wird. Do you think you can help me get my son out of that hospital? Well, last time he came out, he swallowed 5 grams of opium. It's a miracle he survived. I think he needs to be cured. Am I ugly? Yeah, really. Good. I wasn't happy when I was beautiful. Bin ich hässlich? Fragt da Nico, also die Spielfigur Nico, die Rolle Nico. Und die Antwort ist, ja, total. Gut, sagt sie dann, ich war nicht glücklich, als ich schön war. Die Künstlerin war in den späten Jahren auch tatsächlich gezeichnet von den Zigaretten und vor allem den Drogen, Speed, Heroin. 1988 starb sie auf Ibiza nach einem Fahrradsturz. Dort hatte sie sich zurückgezogen und die letzten Monate ihres Lebens war Nico dann sogar clean. Der Film Nico 1988 markiert das Ende von Nicos Leben. Der Film soll auch eine andere Nico zeigen. Vor der Sendung sprach ich mit unserer Kritikerin Anke Lewe, die den Film in Venedig gesehen hat. Wie macht der Film das denn? Fragte ich sie. Ja, es sind die letzten 2 Jahre, also die letzte Konzerttournee. Und was ich ganz spannend finde, der Film fängt aber Ende des Zweiten Weltkrieges an. Das ist nur eine ganz kurze Szene zu Beginn. Da sieht man eine Mutter und eine Tochter, die blicken auf eine brennende Stadt und die Tochter will wissen, was das ist. Und die Mutter sagt, das ist das brennende Berlin. Und Nico hat ja Ende des Zweiten Weltkrieges wirklich noch in Berlin gelebt, war auch auf der Flucht. Und ihr Bild von Deutschland und der deutschen Geschichte, die tauchen in Erinnerungssplittern immer wieder in den Film auf, wie sehr sie das auch alles beschäftigt hat. Und dann sind es aber relativ chronologisch die letzten 2 Jahre, nochmal eine große Tournee, die Wiedervereinigung mit dem Sohn. Und man lernt sie als sehr resolute Frau dann doch kennen, aber die dann doch auf einmal immer wieder abwesend wirkt. Und ich denke, dass der Film eigentlich nicht Nico zeigen möchte, möchte, sondern die Person Christa Päffgen, die Frau dahinter. Sie lässt sich in den letzten 2 Jahren auch immer Christa nennen. Und wenn sie in dem Film Interviews gibt und sie dann auf Velvet Underground angesprochen wird, dann sagt sie auch immer, sie ist müde, darüber zu reden. Sie sei jetzt eine eigenständige Künstlerin und Sängerin und sie möchte über ihre neuen Songs sprechen. Also, was vermittelt dieser Film für ein Bild von Nico am Ende? Also eine Frau, die in sich ruht, die das gefunden hat, was sie ihr Leben lang gesucht hat? Ja, das ist ganz interessant. Manchmal denkt man, ja, sie ruht tatsächlich in sich. Dann gibt es auch so Szenen, die sind ganz bewegend, wo sie sagt, ach, vielleicht werde ich doch irgendwie eine elegante ältere Frau. Vielleicht lege ich doch das Image der Drogensüchtigen ab. Aber gleichzeitig gab es eben doch immer diese Todessehnsucht, diesen Hang zum Untergang. Und der war ja auch ein bisschen die Triebfeder bis zum Ende für ihre Kunst. Also ihre Lieder kamen ja auch aus so tiefen Ängsten heraus. Sie wollte ja auch ihren inneren Gefühlen damit Ausdruck geben. Und das war eben alles düster. Und man könnte eigentlich sagen, sie hat immer auf dem Vulkan getanzt. Und es war ein Vulkan, den sie aber selbst immer angeheizt hat. Und das zeigt der Film auch nochmal in den letzten 2 Jahren sehr gut. Wie gut belegt ist denn die Nico-Version, die Regisseurin Susanne Nicciarelli von Nico zeichnet in diesem Film? Also stimmt das, was man da sieht? Also im Abspann heißt es zumindest, dass alles, was in diesem Film gesagt wird, diese einzelnen biografischen Fakten, dass die alle auf Augenzeugenberichten, auf Interviews beruhen und dass es natürlich für die Dramaturgie einige kleine Veränderungen gegeben haben, aber im Großen und Ganzen hält sich der Film an den Fakten. Aber trotzdem ist es ja eigentlich spannend, wenn ein Film nicht versucht, ein Leben nachzuspielen, sondern eine eigene Interpretation, eine eigene Vision hat. Und das fand ich eben dann doch ganz spannend, dass man eben doch mehr eben, ja, diese Christa Päffgen kennenlernt, die Frau, die in Köln geboren wurde, die sich immer auch mit der deutschen Geschichte beschäftigt hat. Sie geht da mit ihrer Band auch mal nach Nürnberg und danach gibt sie im Film ein Konzert und da geht es natürlich, kommt dieses Lied, wo es um das Nibelungenland geht. Gespielt wird die Legende Nico von der Dänin Trine Dyrholm. Die hat im vergangenen Jahr auf der Berlinale den Silbernen Bären als beste Schauspielerin gewonnen für ihre Rolle im Film Die Kommune. Wie macht sie ihre Sache? Wie macht sie Nico? Ja, das finde ich ganz interessant. In der Kommune hat sie ja auch schon eine Frau unter Einfluss gespielt, die von ihren Ängsten heimgesucht wird. Und hier ist es eine Frau unter Einfluss, aber sie beeinflusst sich eben selbst. Also es ist schon das eigene Unbewusste, es ist das eigene Nico-Label, was sie eben immer beeinflusst hat. Und sie hat eben, Trine Dyrholm, hier gesagt, dass sie Nico nicht imitieren wollte, sondern ihre eigene Interpretation liefern wollte. Well, I saw some interviews at the internet and I saw some concerts from the late times of Nico's life and that was very inspiring for me. And then the keynote for me was all the songs to try to find a version that was our version and not imitating Nico. Also sie hat viele Konzerte gesehen und es waren aber vor allen Dingen die Songs, die sie beeinflusst hat und es sind die Songs, die sie dann eben selbst singt. Und das finde ich eben ganz konsequent. Dadurch ist es eben so, dass der Film eine Tonlage hat. Hätte man jetzt die originalen Songs von Nico genommen, dann wäre das vielleicht auch wieder störend gewesen. Aber so ist das alles aus einem Guss. Und man spürt wirklich, dass eine Schauspielerin versucht, in diese Zerrissenheit sich reinzuleben und das dann auch in den Songs auszudrücken. Aber natürlich dann mit ihrer Interpretation, weil sie ja auch eine andere Biografie hat. Und das finde ich vielleicht viel ehrlicher, als wenn Leute sagen, ah, ich weiß alles und ich spiele das jetzt so und ich bin eben Nico. Und jetzt das Fazit. Dafür würde ich gerne nochmal ausholen. Was hatten Sie denn vorher für ein Bild von Nico und was für eins haben Sie jetzt, nachdem Sie den Film gesehen haben? Und sollen wir uns den auch angucken? Na, man sollte den auf alle Fälle sehen. Und mein Bild vorher war, dass es eine Frau war, die mich unheimlich bewegt hat, weil sie eben so, ja, zerrissen war, so selbstzerstörerisch. Aber sie brauchte das eben auch alles für ihre Kunst. Und wie sie in den letzten 2 Jahren versucht hat, da nochmal rauszukommen, aber es dann einfach nicht mehr schaffen konnte, weil sie auch gleichzeitig so eins mit ihrer Kunst war. Also deshalb hat mich der Film, ich kann es auch nicht anders sagen, eigentlich doch auch sehr bewegt. Vielen Dank, Anke Lewicke, über Nico 1988, ein Biopic, das gestern auf dem Internationalen Filmfestival in Venedig Premiere hatte. Danke. Bitte.